nation rules the nation. Coast to coast. Ladies and gentlemen. Time for some action. You are now about to witness. No hocus pocus, the rest of fucking jokers. Coast to coast. Coast to coast. Yeah, Mittwochabend, kurz nach 9. Ihr seid bei Coast to Coast auf dem Radiosender Radio Ostfriesland. Und heute eine etwas spezielle Sendung, denn ein Kommilitone von uns, also jemand, der mit uns studiert, der Christian, hat die Musik für die gesamte Sendung bereitgestellt, denn er produziert zu Hause an seinem Laptop elektronische Musik, nimmt auch ab und zu so Geräusche aus der Umwelt auf, ist auch schon mal im Einstein hier aufgetreten, hat da so eine Live-Session gemacht am Laptop zusammen mit noch jemand anders. Und ja, wie gesagt, hat er uns die einfach Musik von sich zur Verfügung gestellt, hat so eine Auswahl gemacht, einfach aus seinen Stücken, die ihr jetzt hört, mehr oder weniger gemischt. Es ist ziemlich interessant und wenn ihr mehr erfahren wollt darüber, dann checkt die Internetseite www.christian.sakui.de oder geht einfach auf unsere Internetseite, dort ist es dann verlinkt. Und ja, so als Künstler nennt sich der Christian Acosta. Unsere Internetseite findet ihr dann unter www.coastradio.de. Wir sind Adrian Bahne und Franz Hahnemann und ihr hört Coast to Coast mit Acosta. Thank you. Thank you. Hören Sie gerne Geschichten? Thank you. Thank you. So. Bo, bo, bo! Das war Costa hier bei Coast to Coast. Ja, wir danken dem Christian für diese feine Auswahl, für seine Produktion und hoffen, dass wir in Zukunft noch mehr von ihm hören werden. Nicht schlecht. So, checkt wie gesagt für weitere Informationen unsere Website www.coastradio.de und schaltet nächste Sendung wieder ein. Und zwar ist die in 14 Tagen wieder mittwochs, kurz nach 9, direkt nach den Nachrichten. Dann mit einem Studiogast, Dennis Robert, und viel jamaikanischer und afrikanischer Musik, Reggae und anderen Sachen. Jo, wir verabschieden uns und hoffen, dass es euch so gut gefallen hat, dass ihr auch in 14 Tagen wieder einschaltet. Yes. Für euch am Mikrofon waren Adrian Barne und Franz Hahnemann. Tschüss. Tschüss. Thank you.